Erst als viele Menschen zu Jesus kamen, um Gottes Wort zu hören, stand er am See Genezareth. Zweiter, er sah zwei Boote am Ufer liegen, denn die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Dritter, Jesus stieg in Simons Boot und bat ihn, ein Stück vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Menschen vom Boot aus. Vierter, nachdem er gesprochen hatte, sagte er zu Simon, fahrt hinaus ins tiefe Wasser und wirft eure Netze zum Fischen aus. Fünfter, Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Sechster, sie taten es und fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Siebter, sie winkten ihren Freunden im anderen Boot, damit diese ihnen helfen sollten. Die Freunde kamen und füllten beide Boote so voll, dass sie fast sanken. Achter, als Simon das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Neunter, er und alle, die bei ihm waren sehr erstaunt über den großen Fischfang, den sie gemacht hatten. Zehnter, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus und Simons Partner, waren erstaunt. Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Elfter, sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten Jesus. Zwölfter, als Jesus einmal in einer Stadt war, kam ein Mann zu ihm, der an Aussatz litt. Als der Mann Jesus sah, fiel er vor ihm auf sein Gesicht und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Dreizehnter, Jesus streckte seine Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es. Sei rein. Sofort verschwand der Aussatz von ihm. 14. Jesus befahl ihm, sag niemandem davon, sondern geh und zeig dich dem Priester. Bringe auch das Opfer für deine Reinigung dar, wie Mose es befohlen hat, damit es ein Beweis für sie ist. 15. Aber die Nachricht über Jesus verbreitete sich immer mehr, so dass viele Menschen zusammenkamen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. 16. Jesus zog sich jedoch oft in die Wüste zurück, um dort zu beten. 17. Eines Tages lehrte Jesus, und es saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer dort. Sie waren aus allen Städten Galiläas, Judäas und aus Jerusalem gekommen. Die Kraft des Herrn war bei Jesus, so dass er heilen konnte. 18. Da brachten Männer einen gelähmten Mann auf einer Trage. Sie versuchten, ihn ins Haus zu bringen und vor Jesus zu legen. 19. Weil sie ihn wegen der vielen Menschen nicht hineinbringen konnten, stiegen sie auf das Dach. Dort machten sie eine Öffnung in die Ziegel und ließen den Mann mit seiner Trage direkt vor Jesus hinunter. 20. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. 21. Die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten, wer ist dieser Mann, der so etwas sagt? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. 22. Weil Jesus ihre Gedanken kannte, fragte er sie, warum denkt ihr so in euren Herzen? 23. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder, steh auf und geh? 24. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben, dann sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. 25. Sofort stand der Mann vor ihnen auf, nahm seine Trage und ging nach Hause, wobei er Gott lobte. 26. Alle waren sehr erstaunt, lobten Gott und waren voller Ehrfurcht. Sie sagten, wir haben heute Unglaubliches gesehen. 27. Danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstation sitzen. Er sagte zu ihm, folge mir. 28. Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. 29. Levi bereitete Jesus ein großes Festmahl in seinem Haus. Viele Zöllner und andere Leute, die mit ihnen befreundet waren, saßen mit ihnen am Tisch. 30. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten beschwerten sich bei seinen Jüngern und fragten, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? 31. Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. 32. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. 33. Sie sagten zu Jesus, die Jünger von Johannes fasten oft und beten viel, und die Jünger der Pharisäer tun das auch. Aber deine Jünger essen und trinken. 34. Jesus antwortete ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste zum Fasten bringen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? 35. Aber es werden Tage kommen, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen wird, dann werden sie in jenen Tagen fasten. 36. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis, niemand reißt ein Stück Stoff von einem neuen Kleid ab, um es auf ein altes Kleid zu nähen. Denn sonst würde das neue Kleid kaputt gehen, und das neue Stück Stoff würde nicht zum alten Kleid passen. 37. Niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Denn der neue Wein würde die alten Schläuche zerreißen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären zerstört. 38. Man muss neuen Wein in neue Weinschläuche füllen. 39. Und niemand, der an alten Wein gewöhnt ist, möchte sofort neuen Wein trinken, denn er sagt, der alte Wein ist besser.